Dein Ziel oder hast du dich nur wieder einmal verirrt? Als es anfing, war da noch nicht viel, eine einzige Spur hat dich hierher geführt. Du hattest im Rücken die Heimat und sahst sie verschwinden. Seitdem versuchst du eine neue zu finden. Steig hinauf ins Licht. Wirf einen letzten Blick auf das, was jetzt hinter dir liegt. Dann findet deine neue Heimat dich. Dich.